Träumen manchen bunten Blatt zu sehen. Und ich bleibe von den Bäumen hoch, was in Gedanken stehen. Schaue lachen meine Blatte an dem Eide hoch und dran, spiel der Wind mit meiner Blatte, zitter fast, ich zitter fast.